Kugeln fliegen auf deinen Kopf, Bratan, Baba, bye bye. Ich flieg im Benzer, wow, wow, wow. Vielleicht hast du ein Problem, Bratan, kann sein, doch ich baller mit Blei, Baba, bye bye. Kugeln fliegen auf deinen Kopf, Bratan, Baba, bye bye. Ich schon im Benzer, wow, wow, wow. Vielleicht hast du ein Problem, Bratan, kann sein, doch ich baller mit Blei, Baba, bye bye. Vielleicht hast du ein Problem, Bra, und es wird irgendwie verteilt. Ich schaue in Ferrari, Alcantara, Felgen, Silber. Ganz schnell wie David Silva. Ich steh auf Schickimicki, Gucci, Louis, Glitzer, Glitzer. Vorbei am Blitzer mit 300 Stück Nizza. Meine brassen Killer, ja, ja, meine brassen Schlitzer. Du sagst, ich bin Fame wegen kleine Kinder. Ich bin zu Fame, Bruder, mich erkennt sogar ein Blender. Ich geb Power, stink sauer. Den Motors Killer, den ich schicke, ja, er ist in Litauer. Ja, yeah, ballert euch jetzt weg mit der Six Sauer. Und dann seid ihr einfach weg wie die Twin Tower. Kugeln fliegen auf deinen Kopf, Bruder, Baba, bye, bye. Ich flieg im Benzer, wow, wow, wow, wow. Vielleicht hast du ein Problem, Bratan, kann sein, doch ich baller mit Blei, Baba, bye, bye. Kugeln fliegen auf dein Kopf, Bratan, Baba, bye, bye. Ich schon im Benzer, wow, wow, wow, wow. Vielleicht hast du ein Problem, Bratan, kann sein, doch ich baller mit Blei, Baba, bye, bye. Die Lage wurde für Zeit zu heiß, Baba, bye, bye. Es gab ein Haftbefehl für drei, er trug gestappt, wurden nur zwei. Anklage 100 Punkte, keine ist erfunden. 30 Kilo wurden nachgewiesen, doch es war ein der am Ball verwundert. Echo tap den Schatten, Gabonimo Gabion. Hashtag Baris, Echo Jal Sabes, Stapel, Stapel, Stapel. Kugeln fliegen auf deinen Kopf, Bratan, Baba, bye bye. Ich flieg im Benzer, wow, wow, wow, wow. Vielleicht hast du ein Problem, Bratan, kann sein, doch ich baller mit Blei, Baba, bye bye. Kugeln fliegen auf deinen Kopf, Bratan, Baba, bye bye. Ich schon im Benzer, wow, wow, wow, wow. Vielleicht hast du ein Problem, Bratan, kann sein, doch ich baller mit Blei, Baba, bye bye. Kugeln fliegen auf deinen Kopf, Bratan, Baba, bye, bye. Ich flieg im Benzer, wow, wow, wow, wow. Vielleicht hast du ein Problem, Bratan, kann sein, doch ich baller mit Blei, Baba, bye, bye. Kugeln fliegen auf deinen Kopf, Bratan, Baba, bye, bye. Ich schon im Benzer, wow, wow, wow, wow. Vielleicht hast du ein Problem, Bratan, kann sein, doch ich baller mit Blei, Baba, bye, bye.